die doppelte Moral versteh ich einfach nicht. Du lässt es einfach zu, dass man seine Geister klar, ohne zu hinterfragen, ob in die Lüge ist denn klar. Warum willst du es nicht sehen? Warum bleibst du stumm? Willst du die Lüge nicht erkennen? Dann lebe weiter blind und sterbe dumm. Erzogen, der freie Seele nicht beraubt. Ist er der stumm und blind, der Lügen des Feindes glaubt. Freiheit und Gleichheit, nur für die, die mit der Masse gehen. Gefängnis und Verfolgung, für die, die widerstehen. Warum willst du es nicht sehen? Warum bleibst du stumm? Willst du die Lüge nicht erkennen? Dann lebe weiter blind und sterbe dumm. Versucht es immer wieder, uns unserer Wurzel zu berauben. Es gibt leider viel zu viele, die falsche Zungen glauben. Verblendet und seelentot fühlt man sich der fremde Macht. Die Umerziehung von Stolz und Feigheit ist fast gänzlich vollbracht. Warum willst du es nicht sehen? Warum bleibst du stumm? Willst du die Lüge nicht erkennen? Dann lebe weiter blind und sterbe dumm. So beugen wir uns nicht. Die Lüge zu bezwingen ist unsere heilige Pflicht. Erst wenn das Volk die Wahrheit sieht und zum Kampf ist bereit, wird die Lügen gut vertrieben und der Mann ist gleich befreit. Warum?